Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wir fahren Auto, wir fliegen in den Urlaub, essen Fleisch oder lassen unsere Computer und Handys 24 Stunden am Tag laufen. Das alles tun wir, obwohl wir genau wissen, dass das eigentlich nicht geht. Wenn alle Menschen auf der Welt, alle 7,5 Milliarden, so leben würden wie wir hier in Deutschland, dann bräuchten wir eigentlich 3 Planeten Erde, um alle Menschen versorgen zu können. Wir wissen, der Klimawandel ist da. Gleichzeitig wissen wir eigentlich auch, was wir tun müssten. Aber trotzdem handeln wir nicht entsprechend. Ja, was können wir denn tun? Welche Möglichkeiten haben wir denn als Individuen, als Gruppenmitglieder, vielleicht auch als Gesellschaft? Das soll ja nicht bei wir tun es nicht enden. Wir würden ja auch verstehen, warum wir es nicht tun. Warum wir eigentlich wieder unserer Einstellung, unserer positiven Einstellung gegenüber Natur und Umwelt handeln. Wir genießen es, im Wald spazieren zu gehen, freuen uns daran, Vögel singen zu hören und Blumen zu riechen. Wir schätzen Natur in all ihren Formen, wollen saubere Luft und klares Wasser. Gleichzeitig wissen wir ganz genau, dass unser Verhalten genau diese Natur, die uns so wertvoll ist, zerstört. Wir wissen auch, wie wir unser Verhalten ändern müssten, um das zu verhindern. Trotzdem tun wir das nicht, oder zumindest nicht in dem Maße, in dem es nötig wäre. Warum? Wie kann das sein? Um dieses Dilemma geht es heute bei uns im Hörsaal. Es gibt einen neuen Forschungszweig, der sich mit unserem widersprüchlichen und auf den ersten Blick unverständlichen Verhalten in Bezug auf Umwelt und Klima befasst. Das ist die sogenannte Klimapsychologie. Sie erforscht unter anderem, wie wir als Einzelpersonen im Alltag zum Klimawandel beitragen und was uns daran hindert, uns umweltfreundlicher zu verhalten. Gerhard Rehse ist Klimapsychologe und Leiter des Studiengangs Mensch und Umwelt an der Universität Koblenz-Landau. In seinem Vortrag geht er der Frage nach, was uns dazu bringen kann, unser Verhalten zu ändern und klimafreundlicher zu leben. Ganz einfach ist das nicht und wird nur funktionieren, wenn alle, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, zusammenarbeiten. Gerhard Rehses Vortrag hat den Titel »Wandel dich, nicht das Klima«. Er hat ihn am 29. Oktober 2020 online gehalten für die Vorlesungsreihe VHS Wissen Live. Das ist das digitale Wissenschaftsprogramm der Volkshochschulen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich fange einfach mal an. Und zwar soll es ja heute um das Thema gehen. Ich habe den Titel mal so ein bisschen aufs Individuum fokussierend formuliert. Wandel dich, nicht das Klima. Und ich hoffe aber, es wird im Laufe des Vortrags klar, dass das ein immanenter Teil ist, wie wir auf die Klimakrise reagieren müssen. Also dass unser individuelles Verhalten natürlich eine zentrale Rolle spielt, wir aber nichtsdestotrotz natürlich Teil eines übergeordneten Systems sind, innerhalb dessen wir agieren und dementsprechend es da natürlich bestimmte Grenzen, vielleicht auch bestimmte politische Rahmenbedingungen gibt, die bestimmte Verhaltensweisen vereinfachen. Aber dazu im Laufe des Abends mehr. Ich werde immer wieder gefragt, auch bei Vorträgen, ja, was ist denn eigentlich Umweltpsychologie? Ja, ich kenne ja irgendwie Psychologie und ich habe auch schon mal was von Sozialpsychologie gehört oder vielleicht sogar von pädagogischer Psychologie, aber was ist denn Umweltpsychologie? Es ist ein Fachgebiet der Psychologie, was so in den USA eigentlich schon seit den 60er Jahren aus so einer Environmental Justice, also aus so einer Umweltgerechtigkeitsbewegung heraus entstanden ist. Und ich würde sagen, in Deutschland fing es so in den 80er Jahren an, dass das Thema Umweltpsychologie so aufs Tableau kam. Und was ist das, wenn man es so ganz einfach mal definieren möchte? Handelt es sich bei der Umweltpsychologie um die Untersuchung der Mensch-Umwelt-Interaktionen. Wie wirkt der Mensch auf die Umwelt? Welchen Einfluss haben wir auf unsere Umwelt, auf die natürliche Umwelt, auf die bebaute Umwelt? Aber auch, wie wirkt die Umwelt auf uns Menschen? Also welchen Einfluss hat die Umwelt tatsächlich auf uns? Da sind natürlich Themen sowas wie die Wahrnehmung von Umweltproblemen. Wie nehmen wir Umweltprobleme wahr? Nehmen wir Umweltprobleme überhaupt als Probleme wahr? Wovon hängt das ab? Hängt das von meinen individuellen Einstellungen ab oder hängt das vielleicht davon ab, auf welchen Gruppen ich angehöre? Kleiner Spoiler vorab von beidem. Dann natürlich, welche psychischen Folgen haben Umweltbelastungen, sowas wie Lärm oder Crowding, also volle Orte, überfüllte Orte oder auch Umweltbelastungen wie Verschmutzung. Ja, was hat das für Folgen für die Psyche? Was sind die Bedingungen, unter denen Menschen sich umweltverträglich verhalten oder auch klimaschützend? Oder welchen Einfluss hat die Natur auf unser Wohlbefinden? Das sind so Fragen, die wir uns in der Umweltpsychologie anschauen. Und konkret heute Abend ist, glaube ich, der wichtigste Punkt natürlich der, wie nehmen wir Umweltprobleme oder Umweltkrisen wahr? Was sind da die psychologisch relevanten oder eine Auswahl psychologisch relevanter Konstrukte und unter welchen Bedingungen verhalten Menschen sich denn überhaupt umweltverträglich? Das ist so eigentlich der Kern, um den es heute gehen soll. Vielleicht kommt an der einen oder anderen Stelle natürlich auch noch sowas rein wie, welche psychischen Folgen hat das oder welchen Einfluss hat die Natur auch auf unser Wohlbefinden? Das hängt ja alles miteinander zusammen. Wir wissen, der Klimawandel ist da. Zumindest wenn wir davon ausgehen, dass die 99% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit dazu stehen, dass der Klimawandel existiert, dass er da ist, dass er menschgemacht ist. Wir wissen also um die Problematik, nicht nur in Bezug auf die Klimakrise, auch auf viele andere Sachen. Ich komme da gleich noch zu. Gleichzeitig wissen wir eigentlich auch, was wir tun müssten. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass wenn wir auf die Straße gehen und Menschen fragen, was können wir gegen Klimawandel tun? Die meisten sagen, keine Ahnung. So ist es nicht. Es ist vielen Leuten schon bewusst, aber trotzdem handeln wir nicht entsprechend. Ja, und das ist so ein bisschen der rote Faden, mit dem ich Sie heute Abend durchführen möchte. Aber es soll ja nicht bei wir tun es nicht enden. Wir möchten ja auch verstehen, warum wir es nicht tun. Warum wir eigentlich wieder unserer Einstellung, unserer positiven Einstellung gegenüber Natur und Umwelt handeln. Das Ganze soll dann münden darein, ja, was können wir denn tun? Welche Möglichkeiten haben wir denn als Individuen, als Gruppenmitglieder, vielleicht auch als Gesellschaft? Und da werden Sie, denke ich, auch spätestens am Ende sehen, dass alles leider natürlich nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Trivial. Aber schauen wir mal, wann wir da hinkommen und wie. Also, wir wissen, was los ist. Das ist, glaube ich, würde ich sagen, durchaus was vielen Menschen klar ist. 2008 hat die gesamte Menschheit ungefähr so viele Ressourcen verbraucht, dass wir eigentlich anderthalb Erden bräuchten, um nachhaltig existieren zu können. Ja, also wir leben auf Pump. Wir verbrauchen mehr, anderthalbfache von dem, was die Erde eigentlich in der Lage ist, an Ressourcen wieder zu generieren oder wieder aufzubauen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir bis 2050 so viele Ressourcen verbrauchen, dass wir eigentlich mehr als zwei Erden bräuchten. Ja, also wir wären dann auf dem besten Weg, das Ding gegen die Wand zu fahren. Was wir bräuchten eben bis 2050 ist eine rapide Reduktion unseres ökologischen Fußabdrucks, eine rapide Senkung des CO2-Ausstoßes, eine rapide Senkung der Landnutzung und so weiter und so fort. Das ist der Stand. Und ich glaube, das ist vielen Menschen bewusst in unterschiedlichen Dimensionen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das sind ja bestimmt die bösen Amerikaner oder Australier, die da so viel verbrauchen. Da könnte man auch sagen, ja, das stimmt. Ja, also wenn alle auf der Welt so leben würden wie der durchschnittliche Australier oder die durchschnittliche US-Amerikanerin, dann würden wir etwa 5 Planeten Erde benötigen, um dauerhaft existieren zu können. Wenn alle Menschen auf der Welt, alle 7,5 Milliarden, so leben würden wie wir hier in Deutschland, dann bräuchten wir eigentlich 3 Planeten Erde, um alle Menschen versorgen zu können mit dem Lebensstandard, den wir hier haben. Und ich glaube an der Stelle, deswegen finde ich das immer so sehr eindrücklich, wird schnell klar, dass wir hier natürlich auch eine Gerechtigkeitsfrage bei dieser ganzen Klimakrisendebatte auch haben. Das Ganze kann man sich auch anhand dieses sogenannten Country Overshoot Days nochmal zeigen. Ja, das ist der Tag im Jahr, an dem wir eigentlich alle Ressourcen fürs ganze Jahr schon verbraucht haben. Ja, also wenn wir alle so leben würden wie die durchschnittliche Person in Katar, dann wäre das am 9. Februar. Ja, dann hätten wir am 9. Februar eigentlich schon alle Ressourcen aufgebraucht, die der Planet eigentlich das ganze Jahr über generiert. Deutschland schwurbelt hier im Mai rum. Ja, das war 2018, war am 2. Mai der Tag, an dem eigentlich alle Ressourcen aufgebraucht wären vom Planeten Erde, wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden, wie wir in Deutschland. Auch wenn wir uns anschauen, wie sich die Erwärmung, die globale Erwärmung entwickelt, gerade in den vergangenen 3 bis 4 Dekaden, ein signifikanter Anstieg, der sich auf nichts anderes zurückführen lässt, als auf den anthropogenen, also den menschlichen Einfluss. Es gibt immer mal wieder Menschen, die behaupten, das seien Sonneneruptionen oder Ähnliches. Da gibt es keine wirklichen wissenschaftlichen Belege für. Und wir wissen tatsächlich auch, wo diese Erderwärmung herkommt. Da ist letzten Endes ein kollektives Phänomen durch unsere globale kollektive Mobilität, unsere Mobilitätsansprüche, durch unsere Ernährungsansprüche unter anderem. Dazu aber dann gleich noch ein bisschen mehr. Und was ich natürlich auch sagen möchte, die Klimakrise ist natürlich leider nur eine der Krisen und Herausforderungen, die vor uns stehen. Vielleicht hat der ein oder andere, die ein oder andere schon mal von dem Konzept der planetaren Grenzen gehört. Das ist ein sehr einflussreiches Konzept aus den Umweltwissenschaften, was letzten Endes nichts anderes sagt, als dass es auf verschiedenen geochemischen und ja, geowissenschaftlichen Ebenen so einen sicheren Raum gibt, in dem wir uns bewegen könnten. Ja, wenn wir innerhalb dieses Raums uns bewegen, was Verbrauch, was bestimmte Einträge in Landwirtschaft und so weiter und so fort angeht, dann ist alles gut. Das Problem ist, es sind nur noch ganz, ganz wenige Bereiche, in denen, Anführungszeichen, alles gut ist. Also gerade was zum Beispiel Klimawandel angeht, sind wir über diesen sicheren Bereich hinausgeschossen. Auch was biosphärische Integrität angeht, sind wir über diesen Bereich hinausgeschossen. Oder auch ja so biogeochemische Flows, also Stickstoffeintrag in der Landwirtschaft zum Beispiel ist sowas. Das sind Bereiche, wo wir sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, wo einige Wissenschaftler argumentieren, dass wir da bestimmte Points of No Return, also sogenannte Punkte, an denen es eigentlich irreversibel wird, die Schäden, die wir anrichten, dass wir die teilweise erreicht haben. Das hängt natürlich auch alles miteinander zusammen. Ja, das ist das Schöne an so einem Ansatz, dass der natürlich systemisch sich versucht das anzuschauen. Also wir wissen mittlerweile, dass Klimawandel Auswirkungen hat auf die biologische Vielfalt. Es gibt Forschung, die nahelegt, dass der Klimawandel durch seine Auswirkungen auf die biologische Vielfalt unter anderem auch Pandemien begünstigen kann. Ja, sowas wie zum Beispiel die Corona-Pandemie. Warum? Weil durch den Verlust von Artenvielfalt bestimmte gefährliche pathogene Viren schneller von Tieren zum Beispiel auf Menschen überspringen können, weil nicht mehr so viele andere Tiere dazwischen sind. Ja, also da gibt es einiges an Forschung, was in diese Richtung deutet. Letzten Endes ist das so ein bisschen auch die Argumentation vieler Fridays for Future Aktivisten und Aktivistinnen. Warum sollten wir eigentlich in die Schule gehen, Freitagmittags? Das war ja so der klassische Termin für die ersten Fridays for Future Aktionen, wenn das, wofür wir lernen, ja vielleicht möglicherweise in mittlerer Zukunft gar nicht mehr so existiert. Das jetzt erstmal so als kleiner Einstieg nochmal, was so der Status quo ist. Das klingt jetzt erstmal natürlich negativ und so will ich ja eigentlich auch gar nicht den Abend gestalten, irgendwelche Bedrohungsszenarien aufbauen, aber ich glaube, es ist mittlerweile doch vielen Menschen bewusst, dass unser Verhalten und mit unser meine ich vor allem das Verhalten eben der westlich industrialisierten Welt oder sagen wir insgesamt in der industrialisierten Welt eben zentral dafür verantwortlich ist für den derzeitigen Zustand der Welt. Und ja, das ist vielleicht so der negative oder bedrohliche Punkt. Aber so muss es ja nicht bleiben. Wenn wir mal jetzt weitergehen, wir wissen ja prinzipiell, was zu tun ist. Ja, wenn wir uns mal so Umfragen anschauen, das ist hier von der Naturbewusstseinsstudie 2011, das sind jetzt ein paar ältere Daten. Ja, nicht, weil ich zu faul bin, irgendwie die neuesten rauszusuchen, sondern weil ich Ihnen zeigen will, dass das alles Daten sind, bevor Fridays for Future zum Beispiel kam. Ja, bevor diese großen Klimaschutzdiskussionen, die jetzt in den letzten 2 Jahren ja nochmal stärker geworden sind, bevor diese Fridays for Future-Bewegung aufkam, schon damals, also vor mittlerweile 10, 12 Jahren, und einige von Ihnen werden vielleicht auch die Umweltdebatten aus den 80er Jahren mitbekommen haben. Das ist ja nichts Neues, ja, dass uns eigentlich klar ist, dass Umwelt und Natur total wichtig sind. Ja, aber wenn sich das hier nochmal so anschaut, ja, vom Bundesamt für Naturschutz, Naturbewusstseinsstudie, repräsentative Umfrage, da geben 95% der Menschen an, dass es die Pflicht des Menschen ist, die Natur zu schützen. Ja, es sagen dann 86%, Naturschutz in Deutschland ist eine wichtige politische Aufgabe. Ja, oder Energiewende, ja. Auch über Jahre hinweg, von 2017 und 2019 gibt es auch neue Zahlen, immer so um die 60%, auch ein bisschen mehr, die Energiewende ganz prinzipiell für richtig halten. Ja, also eine stabile Mehrheit. Oder Umweltbewusstseinsstudie, das ist eine repräsentative Umfrage vom Umweltbundesamt, ja, wo wir auch so Zustimmungsraten finden, 86%. Ja, ich meine, durch unsere Lebensweise hier sind wir auch für viele Umweltprobleme in ärmeren Ländern verantwortlich. Ja, und das beunruhigt mich, wenn ich daran denke, in welchen Umweltverhältnissen unsere Kinder und Enkelkinder wahrscheinlich leben müssen. Also da gibt es ein großes Bewusstsein für die Problematik. Ja, auch eine große Sorge. Das ist nicht nur in Deutschland so, ja. Das ist vom Eurobarometer auch schon ein bisschen älter, die Umfrage. Eurobarometer, das ist so eine repräsentative Umfrage, die sich ganz den meisten europäischen oder auf jeden Fall allen EU-Ländern sich das anschaut. Und auch hier, ja, so fast sozialistische Zustände, ja, sind eigentlich echt so um die 95% im Mittel Zustimmung, wie wichtig Umweltschutz für die Menschen persönlich ist. Klar, wenn man die Leute fragt, wie wichtig ist Umweltschutz für sie persönlich, dann will man vielleicht in einem positiven Licht dastehen und nicht sagen, nö, finde ich Quatsch, das machen die wenigsten. Aber selbst wenn man diese soziale Erwünschtheit rausrechnet, kann man davon ausgehen, dass es immer noch ein großer Teil Menschen ist, die Umweltschutz total wichtig finden. Und jetzt kommen die Umweltpsychologen ins Spiel, weil wir fragen uns natürlich, wie kann das sein? Ja, wie kann es denn sein, dass es so ein starkes Naturbewusstsein, so ein starkes Umweltbewusstsein gibt, aber sich das scheinbar nicht in die alltäglichen Handlungen umsetzt. Kurzes Beispiel, auch aus der Naturbewusstseinsstudie, ich glaube von vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, da gab es eine Frage, was Deutsche denn so eigentlich für eine Art von Landwirtschaft vorziehen wollten. Und ich glaube, da waren irgendwie 70 oder 80%, die sagten, ja, so eine kleinbäuerliche Landwirtschaft, das wäre das Tollste. 99% des Fleischs, was in Deutschland gekauft wird, ist Billigfleisch vom Discounter und kommt aus riesigen Fleischproduktionsfabriken, Massentierhaltung, inklusive allem, was wir an Antibiotika so kennen. Hat also überhaupt nichts damit zu tun. 1% des Fleischumsatzes, je nachdem, ob es Hühner, Rind oder Schwein ist, da gibt es noch ein paar kleinere Unterschiede, kommen wirklich aus so einer ökologischen, kleinbäuerlichen Haltung. Also es gibt eine große Lücke zwischen Einstellung und Verhalten. Das ist eigentlich so, glaube ich, der Kernpunkt. Und das ist, wie gesagt, das, was uns umtreibt. Was ist da das Problem? Ja, warum kriegen wir es nicht hin, unsere Einstellung tatsächlich auch in Verhalten umzumünzen? Ja, und das kann es verschiedene Gründe geben. Ja, vielleicht, weil eben diese Entscheidung für was Umweltschädliches möglicherweise immer irgendwie attraktiver scheint. Ja, als sich mit sowas wie dem Klimawandel oder der Klimakrise zu befassen, kann es der Flug nach Malle sein, ja, oder ein neues MacBook, ja, wer sich da schon mal informiert hat, so ein Laptop, der wirklich einiges an Ressourcen verbraucht, bis er dann wirklich auf dem Schoß steht. Oder auch der schicke Bulli, ja, wird ja auch gerne SUV der Ökos genannt, ja, also auch 2,5 Tonnen, die man da durch die Gegend bewegt. Oder auch die 130 Quadratmeter Altbauwohnung mit alten Kastenfenstern und hohen Decken. Das sind natürlich so Sachen, die wir irgendwie toll finden und die wir schön finden, die natürlich sowas wie Klimaschutz ein bisschen entgegenstehen. Ja, natürlich gibt es 130 Quadratmeter Altbauwohnungen, die mit Ökostrom vielleicht betrieben und beheizt werden. Aber in der Regel ist natürlich der Heizaufwand für so eine Wohnung immens. Und wenn man dann nur allein oder zu zweit in so einer Wohnung wohnt, naja, natürlich auch nicht so klimaschützend, muss man leider sagen. So viel zum Status quo. Und jetzt ist ja eigentlich wirklich die spannende Frage, warum ist das denn so? Ja, aber was liegt denn da zugrunde? Und da hat sich die Umweltpsychologie jetzt sicherlich über 30, 40 Jahre auch so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen und ein bisschen davon möchte ich Ihnen vorstellen und auch ein bisschen auch auf aktuellere Entwicklungen hingehen, die glaube ich, zeigen, dass die Psychologie da einen extrem wichtigen Punkt spielt, vor allem, wenn man die Psychologie nicht so im Vakuum versteht, sondern wirklich als integrativen Teil eines gesellschaftlichen Systems. Aber wie gesagt, da komme ich gleich zu. Kernfrage 1 ist eben die, warum fällt es uns so schwer, Verantwortung für unseren Planeten zu übernehmen? Da vielleicht noch ganz kurz ein paar Daten zu. Vor 2 Jahren hat eine Kollegin, die Frau Kleinhügel-Kotten, zusammen mit der Frau Moser eine Studie veröffentlicht, wo sie zeigen konnten, dass gerade Menschen, die ein besonders hohes Umweltbewusstsein haben, eher dazu neigen, auch einen höheren CO2-Abdruck zu haben. Warum ist es so? Naja, weil es meistens so ist, dass Menschen, die sich besonders umwelt- und naturbewusst sehen, auch einen höheren Bildungsgrad haben, häufig auch ein höheres Einkommen und einen sehr starken Zusammenhang gibt zwischen Einkommen und Konsum. Also je mehr man verdient, umso mehr konsumiert man, umso mehr reist man, umso eher ist man auch daran interessiert, mal irgendwo hinzufliegen, um andere Kulturen kennenzulernen. Heißt also, es ist wirklich keine triviale Sache, um die es hier geht. Warum ist das halt so? Da gibt es ein paar Aspekte, die, glaube ich, ganz spannend sind, vielleicht auch erstmal so ganz augenscheinvalide. Der erste Punkt ist, dass die Konsequenzen der Klimakrise bisher ziemlich weit weg waren, ja, sowohl zeitlich als auch geografisch. Zumindest für uns in Deutschland, für viele in Europa und auch in anderen Gebieten, so sagen wir auf der nördlichen Halbkugel. Ja, also sowohl zeitlich, so bis vor 2, 3 Jahren, als so die ersten großen Hitzewellen uns hier erwischt hatten, da haben, glaube ich, sehr viele Leute noch gedacht, ja, die Klimakrise, die wird vor allem den globalen Süden treffen. Da wird es wahrscheinlich in Bangladesch weiter Überschwemmungen geben, vielleicht auch irgendwelche Hurricanes, dann in Nordamerika oder. Das heißt, geografisch ist es wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen näher auch an uns rangekommen. Ja? Und zeitlich, ja, vielleicht haben wir bis vor kurzem eben gedacht, das ist woanders wahrscheinlich eher passiert und es ist vielleicht nicht so schnell passiert. Ja, vielleicht ist es in 30 Jahren oder 60, wer weiß das schon. Aber in den letzten Jahren, gerade in den Sommern, haben wir gemerkt, dass es möglicherweise schneller geht. Ja, und jetzt höre ich schon die ersten Murmeln. Ja, aber das ist doch Wetter, hat doch nichts mit dem Klima zu tun. Natürlich ist eine Hitzewelle erstmal Wetter, aber das Klima kann natürlich beeinflussen, wie häufig, wie stark, wie extrem bestimmte Wetterphänomene werden. Genau, und dadurch, dass es sich oft so weit weg anfühlt, noch und auch so abstrakt irgendwie so da rumwabert, mit einer großen Unsicherheit behaftet ist, nehmen wir die Risiken auch als geringer wahr. Damit denken wir vielleicht, okay, das sind so Konsequenzen, die sind noch nicht so wichtig, weil es ist halt ja noch so weit weg und woanders und es gibt direkte Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen. Corona-Pandemie zum Beispiel ist gut, dass wir damit umgehen. Es darf aber nicht dazu führen, dass die Klimakrise in den Hintergrund gerät, denn die wird allen Voraussagen her schlimmere Konsequenzen haben. Aber, das sei auch gesagt an der Stelle, wir finden zunehmend auch emotionale Reaktionen auf Veränderungen. Ja, ist das jetzt gut? Naja, es ist insofern gut, als dass wir wissen, dass bestimmte emotionale Reaktionen auch bestimmtes Verhalten motivieren kann. Ja, wir wissen, dass zum Beispiel sowas wie Sorge oder Trauer, das muss nicht dazu führen, dass man seinen Sand in den Kopf steckt, sondern es kann auch motivieren, was zu verändern. Ja, bei manchen Menschen führt auch so ein Schuldgefühl dazu, tatsächlich sein Verhalten zu ändern. Wir haben vor 2 Jahren eine Studie durchgeführt, wo wir mal geschaut haben, wie reagieren Menschen denn auf bestimmte Landschaftsbilder. Ja, wir hatten in 2018 den Hitzesommer, was wir gemacht hatten. Wir hatten eine Gruppe von Menschen, die haben diese beiden Bilder gesehen. Ja, da gibt es scheinbar keinen großen Unterschied in der Vegetation und in der Saftigkeit zwischen 2018 Frühling und 2018 Sommer. Und dann haben wir einer anderen Gruppe von Personen diese beiden Bilder gezeigt auf der linken Seite, ja, wo wir einen krassen Unterschied zwischen so einem sehr fruchtbar grünen Frühlingsgebiet sehen und im Sommer halt extrem viel Vertrocknetes. Und die emotionalen Reaktionen, die wir messen konnten, war, dass eben bei Leuten, die links diese Bilder im Vergleich gesehen haben, zu stärkeren negativen emotionalen Reaktionen kam. Also wirklich zu stärkeren negativen Emotionen, wie zum Beispiel Sorge, Schuld, weniger positive Gefühle wie Freude und sowas. Also da scheint durchaus was psychologisch zu passieren. Zweiter Punkt, der, glaube ich, auch sehr problematisch ist, wir sehen ja nicht, was unser Handeln anrichtet. Ja, also die Konsequenzen unseres eigenen Handels im Hinblick auf eigentlich die meisten kollektiven Umweltkrisen ist auch irgendwie sehr begrenzt. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Vegetarier und ich sehe ja nicht, dass es irgendeinen Einfluss hat. Ich bekomme ja kein Feedback. Ja, ich kann ja nicht irgendwie erkennen, dass dadurch jetzt weniger Methan emittiert wurde von Kühen oder dass weniger Futtermittel angebaut werden mussten für Schweine oder irgendwie sowas. Das heißt, ich muss die ganze Zeit eigentlich ohne Feedback aktiv handeln. Und das kann für viele Menschen sehr demotivierend sein. Das ist also ein Problem der Selbstwirksamkeit. Also ein psychologisches Konzept, was letzten Endes davon ausgeht, dass wir als Menschen so ein Bedürfnis haben, auch irgendwelche Sachen zu können, ja, meistern zu können. Ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, dass man durch das eigene Handeln Ziele erreichen kann. Und dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, das ist ziemlich machtvoll, das ist ziemlich stark, aber gerade vor dem Hintergrund einer Klimakrise natürlich schwer zu triggern, weil wirklich das Gefühl von Selbstwirksamkeit, auch wenn man an Fliegen zum Beispiel denkt, ja, also nicht die Tiere, sondern das Fliegen, ob ich jetzt in den Flieger steige oder nicht, ist doch egal, der hebt doch eh ab. Da können wir so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, glaube ich, ganz, ganz schwer motivieren. Das heißt jetzt nicht, ja, das sage ich ganz deutlich, dass wir all diese Sachen nicht tun sollten. Ja, man merkt manchmal zum Beispiel, dass durch eine bestimmte Sache, die man macht, vielleicht nicht irgendwie die Selbstwirksamkeit gestärkt wird, aber so ein Gefühl von, ey, wow, ich bin einer von denen, die nicht in den Flieger steigt und da gibt es noch viele, viele andere, die das auch nicht tun und damit tragen wir insgesamt zusammen dazu bei, dass hier weniger möglicherweise einen Flieger abhebt. Was damit direkt zusammenhängt, ist so der Punkt, naja, wenn andere nicht mitziehen, dann bringt es doch eh nichts. Das ist auch so ein klassisches Argument, warum sollen wir in Deutschland Klimaschutz betreiben, wenn die 1,3 Milliarden Chinesen da doch wieder neue Kohlekraftwerke bauen. Das ist so ein Punkt, der natürlich eine entscheidende Rolle spielt auf so einer globalen Dimension und sehr hemmen kann, aber auch auf einer lokaleren, nachbarschaftlichen Dimension. Ja, wenn Sie zum Beispiel einen Freundeskreis haben, der sehr gerne reist, der sehr gerne nach Thailand in einen Retreat fliegen möchte oder sonst was, an Selbstfindungstrips macht, dann möchten Sie das vielleicht auch. Und genauso kann es sein, wenn Sie nach der Schule in einem sehr fleischlastigen Haushalt groß geworden, nach der Schule an die Uni kommen und plötzlich ihre Kommilitonen kennenlernen und die sind alle Vegetarier, sie sich dann vielleicht fragen, ja gut, vielleicht ist da, soll ich das auch mal probieren. Das ist so der Einfluss des Sozialen, der Einfluss unseres Umfelds. Er hat eine ganz, ganz entscheidende Rolle und eben in beide Richtungen. Hat mein Nachbar ein großes Auto? Ich vielleicht auch. Nachbar, den und den Anbauer im Haus, vielleicht will ich das dann auch. Das geben wir ungern zu, aber wir sind doch sehr stark beeinflusst von dem, was um uns herum passiert. Und jetzt vielleicht so der Punkt, der, glaube ich, da komme ich so in den letzten Jahren immer weiter hin, das ist vielleicht sogar der zentralste Punkt von allen ist, ja, und zwar so dieser Gedanke, dass wir ohne Konsum niemand sind, ja. Jetzt kann jemand kommen und sagen, ah, jetzt kommt wieder Kapitalismuskritik, blablabla. Nö, ich will jetzt hier gar nicht irgendwie Kapitalismus-Bashing machen, aber ich glaube, es ist eindeutig, dass das Wirtschaftssystem, wie wir es haben, das politische System, was wir haben, ein System ist, was Konsum belohnt. Und Konsum, so wie er gelebt wird in vielen Ebenen und in vielen Bereichen, in den reicheren Gegenden der Welt, der Konsum basiert auf Produktion von Gütern, die Ressourcen verbrauchen. Er basiert auf Überproduktion von Gütern. Er basiert auf erdölbasierten Gütern zu einem ganz, ganz großen Stück. Genauso wie der Konsum von Mobilität natürlich weitestgehend auf Erdöl, Gas und andere nicht erneuerbare Energien basiert. Sprich, wir leben in einem System, was dieses Handeln begünstigt. Ja, und wir bräuchten eigentlich ein System, was umweltgerechtes Handeln fördert. Und das haben wir zurzeit nicht. Und ich glaube, das ist so einer der großen Knackpunkte, wo man, glaube ich, viele, viele Abende vortrefflich drüber diskutieren kann, wo ich jetzt auch noch sonst die ausholen gern wollen würde. Aber mit dem Blick auf die Zeit würde ich das gern einschränken. Ich will damit nur sagen, dass das eigentlich so der Bereich ist, der auch von der Psychologie, von der Umweltpsychologie lange Zeit ignoriert wurde, wo jetzt aber in den letzten, sagen wir mal, 4, 5 Jahren oder vielleicht 10 Jahren sehr viel stärker darauf fokussiert wird. Ja, wir leben natürlich als Menschen nicht in einem Vakuum, wir sind Teil eines Systems und dieses System, sei es politisch oder wirtschaftlich oder insgesamt gesellschaftlich, das kann natürlich bestimmte Verhaltensweisen ermöglichen, vereinfachen, erschweren. Und das klassische Beispiel in einem Land wie Deutschland ist sicherlich Automobilität. Ich kann ja eine absolut positive Einstellung zur Deutschen Bahn haben, eine negative Einstellung zum Auto, auch das Gefühl haben, dass ich viel lieber mit der Bahn fahre. Wenn man merkt, dass so ein System nicht richtig funktioniert, dann greift man vielleicht doch wieder aufs Auto zurück. Oder auch diese Kritik, die häufig kommt, ja, das mit Autoverzicht, das ist doch sowas der urbanen Jugend, bla bla bla. Ist nicht ganz verkehrt. Natürlich ist es in Berlin sehr viel einfacher, auf ein Auto zu verzichten, als es das in der Pfalz ist. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe selber 3,5 Jahre in der Pfalz gewohnt. Wir hatten kein Auto, was einiges sehr, sehr schwierig gemacht hat, aufgrund fehlender Nahverkehrsoptionen. Und das ist in Berlin natürlich ganz, ganz anders. Hier ist es sehr viel einfacher, aufs Auto zu verzichten. Wissen viele Berliner leider nicht, ja, wenn man sich so anschaut, wie viele Menschen hier auch trotzdem im Stau stehen möchten. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist, dass wir eben ein System haben, was genau dieses Verhalten Automobilität sehr stark fördert und alle anderen Optionen eben nicht fördert. Kennen Sie sicherlich auch, wenn Sie mit dem Fahrrad versuchen, irgendwo hinzukommen und man immer so ein bisschen die Sorge mitfährt, dass man gleich von irgendjemandem umgenietet wird. Und das ist, glaube ich, so das große Problem. Ja, das ist jetzt auch, soll weiß Gott, kein Autobashing sein. Ja? Ich will nur damit zeigen, dass viele unserer Verhaltensweisen, die wir gerne zeigen würden, eben auch bei den besten Absichten ein Stück weit von einem System eben gebremst werden können oder eben motiviert werden können. Ja? Und wie gesagt, ich könnte hier jetzt noch sehr viel weiterreden. Vielleicht gibt es ja da auch Diskussionsfragen zu. Ich würde jetzt aber gerne nochmal zu der psychologischen Seite ein Stück weit zurückkommen. Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass diese individuellen Aspekte nicht wichtig sind. Im Gegenteil, ja, es gibt eine schöne zusammenfassende Studie von dem Kollegen Sebastian Bamberg, mittlerweile auch schon ein bisschen älter, 2007, also die Studie. Und die zeigt letzten Endes, dass so ein Umweltverhalten, ja, sich eine Pflanze in der Hand wachsen lassen oder so, dass das sehr stark geprägt ist von Intentionen, also von Absichten. Ja, wenn ich die Absicht habe, mich umweltschützend zu verhalten, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich auch entsprechend verhalte. Und diese Intentionen, jetzt nicht erschrecken, die hängen halt von einer ganzen Reihe psychologischer Variablen ab. Das soll einfach nur darstellen, dass alleine das Ausbilden einer Absicht, sich umweltgerecht zu verhalten, schon von einer Reihe anderer psychologischer Variablen oder Prozesse abhängt. Das hängt zum Beispiel davon ab, welche Einstellung ich habe gegenüber einem bestimmten Verhalten. Das hängt ab davon, was ich für einen moralischen Rahmen möglicherweise habe. Vielleicht hängt es auch von Schuldgefühlen ab oder davon, ob ich überhaupt ein Problem als solches wahrnehme. All das spielt damit rein. Und das Interessante ist dann vielleicht für die Statistiker unter Ihnen, dass diese Intention letzten Endes trotzdem nur ein Viertel des Verhaltens wirklich erklären kann. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber das heißt, dass eigentlich nur ein kleiner Teil des tatsächlichen Umweltschutzverhaltens wirklich aus dieser Intention rauskommt. Sprich, da müssen noch andere Prozesse eine entscheidende Rolle spielen. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich jetzt noch gerne drauf eingehen möchte. Ich glaube, so 5 bis 10 Minuten hätte ich noch, ne, ungefähr. Das sollte reichen. Ja, ist quasi die Umweltpsychologie, glaube ich, eine lange Zeit so diese soziale Dimension so ein bisschen vernachlässigt hat und jetzt so in den letzten Jahren da der Zug ein bisschen stärker fährt in diese Richtung. Und ich glaube, was wir einfach begreifen müssen, ist, dass Nachhaltigkeit, auch nachhaltiges Handeln eine kollektive Aufgabe ist. Das ist vielleicht sogar trivial, aber wir nehmen es häufig nicht als solche kollektive Aufgabe wahr. Es wird häufig so diskutiert im Sinne von, ja, was kannst du tun? Ich glaube, wir müssen eher hinkommen zu einem, was können wir tun? Das Schöne ist, das ist gar nicht so problematisch, weil als Menschen sind wir soziale Wesen. Wir organisieren uns in Gruppen, wir können sozialen Einfluss ausüben auf andere, wir werden von anderen sozial beeinflusst. Wir können durch die Generierung, durch das Aufbauen von Gruppen einen gesellschaftlichen Einfluss haben, siehe Fridays for Future zum Beispiel. Und dementsprechend ein ganz kleiner Exkurs in die Sozialpsychologie, denn das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, der da eine Rolle spielt, diese sogenannte Sozialidentität, also der Teil meines Selbst, der eben durch solche Gruppenzugehörigkeiten gespeist wird. Ja, also wenn ich mich als Mitglied oder Teil der Fridays for Future Bewegung sehe, dann hat das natürlich beeinflusst das mein Selbst, ja, das Bild von mir selbst, ja, von der Person, die ich bin. Sozialidentität ist quasi der Teil unseres Selbst, der sich aus all diesen Gruppenidentitäten, Bewegungsidentitäten oder was auch immer speist. Wichtig ist hier zu wissen, dass eben diese Gruppen zum Selbstkonzept beitragen, die geben uns Bedeutung. Ich kann mich da auch an bestimmten Werten, an bestimmten Zielen, die solche Gruppen haben, festhalten. Das kann ich auf verschiedenen Ebenen machen. Und das Allerwichtigste ist vielleicht für das Folgende, wenn ich so eine Gruppe, so eine Bewegung, wenn ich das internalisiere, sagen wir gerne, ja, also wenn ich quasi, wenn ich das, was die Gruppe ausmache, wirklich ganz stark in mein Selbst integriere, dann möchte ich auch im Sinne dieser Gruppe handeln. Wenn ich mich also stark mit der Gruppe Greenpeace meinetwegen identifiziere, oder stark mit der Fridays for Future Bewegung, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch oder natürlich umso höher, dass ich mich auch im Sinne dieser Gruppe engagiere, im Sinne dieser Gruppe verhalte. Das ist, glaube ich, so der springende Punkt oder einer der springenden Punkte, die wir versucht haben, in so einem Modell mal zu integrieren. Auch hier will ich jetzt gar nicht so megamäßig ins Detail gehen. Ich will Ihnen eigentlich nur mit auf den Weg geben, dass man Umweltverhalten als etwas verstehen sollte, was eben durch solche Gruppenprozesse ganz stark geprägt ist. Ob ich die Umweltkrise wirklich als Problem oder schlimm wahrnehme, das hängt vielleicht schon davon ab, auf welchen Gruppen ich zugehöre. Wenn ich in den USA den Republikanern zugehöre, dann nehme ich sowas wie die Klimakrise wahrscheinlich als weniger schlimm und als weniger menschgemacht und als übertriebener in den Medien dargestellt war, als jemand, der sich als Demokrat identifiziert. Dann gibt es diese Idee der kollektiven Wirksamkeitserwartung. Ich hatte vorhin von der Selbstwirksamkeit gesprochen. Hier in diesem Modell reden wir von kollektiver Wirksamkeit, also dem Gefühl, was wir als Gruppe oder was wir als Bewegung, dass wir was erreichen können. Das ist gerade bei so kollektiven Umweltherausforderungen ein sehr viel stärkerer Prädiktor oder eine sehr viel stärkere Einflussvariable für tatsächliches Verhalten. Also wenn ich eine hohe kollektive Wirksamkeitserwartung erlebe, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich stärker auch umweltgerecht oder umweltbewusst verhalten möchte. Und genauso spielen dann auch hier diese Normen eine Rolle, von denen ich eben gesprochen hatte. Also das ist quasi so der Versuch, diese Gruppenperspektive so zu systematisieren. Und damit kann natürlich so eine kollektive Identität möglicherweise so ein Vehikel für einen sozialen Wandel und eine ökologische Transformation sein. Und eine spezifische Identität, da würde ich jetzt gerne noch kurz drauf eingehen. Das ist also ein Forschungsbereich, den wir auch in Landau uns schon sehr intensiv angeschaut haben. Das ist nämlich die Idee einer sogenannten globalen Identität. Ja, und warum sollte man sich sowas anschauen? Klimakrise, Artensterben, Plastikvermüllung, das sind natürlich Probleme, die nicht nur in Bangladesch oder in Deutschland passieren, sondern weltweit. Und dementsprechend ist es vielleicht, könnte man argumentieren, sinnvoll, das auch aus einer globalen Perspektive zu betrachten, ja, sich vielleicht zu überlegen oder sich bewusst zu machen, dass es globale Probleme sind, vielleicht ein globales Bewusstsein irgendwie zu schaffen. Das ist die Idee von dieser globalen Identität. Das ist so eine Idee, dass man sich mit der gesamten Menschheit identifizieren kann, im Sinne der gesamten Menschheit agieren zu wollen. Das ist ein sehr hehres Ziel, es ist ein sehr theoretisches Konzept, zu dem es aber immer ein bisschen Forschung gibt, die darauf hindeutet, dass das funktionieren kann. Ja, da komme ich jetzt in Kürze noch zu. Das sollte eigentlich nach dieser Theorie, die ich eben vorgestellt hatte, Verhalten motivieren, dass der Menschheit zugutekommt. Ja, und wenn wir uns Naturschutz anschauen, dann ist es ja Verhalten, was die natürlichen Lebensgrundlagen auch der Menschheit sichert. Sprich, die grundlegende Hypothese oder diese grundlegende Annahme, die da drin steckt, ist, je stärker wir uns eben auf dieser Ebene identifizieren, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns nachhaltig verhalten. Was ich Ihnen noch zeigen will, sind so zwei kleine Befunde, nämlich konnten wir zum Beispiel zeigen, dass je stärker so eine globale Identität ist, je stärker die bei Menschen ausgeprägt ist, umso eher ist man auch bereit, faire Konsumentscheidungen zu treffen. Das hatten wir hier mal in einer schönen Studie gezeigt, wo Versuchspersonen eine faire oder eine konventionelle Schokolade auswählen sollten. Und die faire Schokolade war kleiner als die konventionelle. Sprich, da hat man quasi sich für fair entschieden, obwohl es egoistisch eigentlich weniger war, was man da bekommen hat. Sprich, je höher die globale Identität, desto eher wurde hier quasi die faire Schokolade gewählt. Wir finden in repräsentativen weltweiten Umfragen auch solche Zusammenhänge, je stärker man sich auf so einer globalen Ebene identifiziert, umso eher ist man auch aktiv in einer Umwelt-NGO, umso eher ist man auch bereit, höhere Steuern zu zahlen für Umweltbelange oder höhere Kompensation und umso eher spendet man auch oder demonstriert. Das zeigt sich auch im Alltagsverhalten der Alltagskommunikation, zum Beispiel auf Twitter. Da hatten wir mal untersucht, ob so ein Hashtag Global Citizen, also so Weltbürger, was da so kommuniziert wird. Und da zeigt sich in so einer Analyse, dass da eben genau diese Themen aufkommen, wie Gerechtigkeit, wie Nachhaltigkeit, wie Natur- und Umweltschutz, Sorge um andere Menschen und so weiter und so fort. Das ist also nicht nur ein theoretisches Konzept, mit dem man nichts anfangen kann. Es scheint was zu sein, was möglicherweise wirklich relevant ist. Nach all dem, doch sehr konzeptuell, natürlich jetzt so die große Frage, was können wir denn jetzt als Einzelner tun? Hat Herr Rese ja gesagt, dass uns da vielleicht die Selbstwirksamkeit fehlt oder dass es ja vielleicht nichts bringt. Letzteres habe ich natürlich nicht gesagt, aber ich nur sagen möchte, wir sind natürlich, wie ich erwähnt habe, Teil von so einem politischen System, von einem gesellschaftlichen System. Das heißt aber nicht, dass wir nicht selber auch individuell agieren können. Das heißt, wir können sehr, sehr viel machen. Und ich glaube, was das schön visualisiert, eine Studie von Wines und Nicholas von vor ein paar Jahren, die hat das auch mal ausgerechnet, gibt so ein paar Sachen, die können wir im tagtäglichen Verhalten machen, ohne dass wir darauf irgendwelche politischen Veränderungen warten müssen. Das fängt an mit einer pflanzenbasierten Ernährung, mit Ökostrom zu beziehen. Ja, wenn Sie noch keinen Ökostrom beziehen, machen Sie es, dauert 10 Minuten, den Anbieter zu wechseln. Selbe bei einer Bank, ja, mal zu überlegen, ob man bei seiner Bank mal fragt, wo denn das ganze Geld, was man bei Ihnen lagert, eigentlich landet. Dann vielleicht zu überlegen, okay, vielleicht gehe ich doch zu einer ökologischen Bank, auf Flüge zu verzichten oder ohne Auto zu leben. Das sind so Sachen, die haben natürlich einen sehr starken Impact. Die haben einen sehr starken Einfluss, was CO2-Reduktion angeht. Über den letzten Punkt können wir gerne diskutieren. Da gab es ziemlich viel wissenschaftliche Debatte darüber, ob man das kommunizieren sollte, dass ein Kind weniger in die Welt zu setzen natürlich auch dem Klima gut tut. Wie gesagt, also da kann man verschiedene Meinungen haben, will ich jetzt an der Stelle gar nicht weiter drauf eingehen, aber wäre möglicherweise ein Diskussionspunkt. Und gerade das mit dieser pflanzenbasierten Ernährung, also das ist wirklich, glaube ich, das Einfachste. Und wie, habe ich erzählt, zusammengefasst, das Wir ist immanent wichtig. Nicht nur denken, ich muss alles alleine machen. Es gibt Menschen, die genauso denken. Es gibt Menschen, die glauben, wir sollten zusammen was tun. Mit denen kann man sich zusammentun. So ein globales Bewusstsein zu schaffen, kann möglicherweise helfen. Zumindest weisen die Studien, die wir da gemacht haben, die auch in anderen Ländern gemacht wurden, darauf hin. Und den Wert von Natur und Umwelt zu erkennen, das ist möglicherweise auch was, was ich bisher noch nicht erzählt habe. Aber Natur und Umwelt haben immense Gesundheitsaspekte für uns. Und wen das motiviert, der kann natürlich auch aus den Gründen Natur- und Umweltschutz betreiben. Da spielen dann natürlich noch kommunikative Aspekte eine Rolle, dass wir Narrative, dass wir Erzählungen verändern. Wir leiden durch Verzicht doch nicht, wir tun was füreinander. Das war ja so ein großes Kommunikationsding, was man zu Beginn der Corona-Pandemie vielleicht noch mal hätte stärker auch sagen können. Und wenn man wirklich sagt, okay, ich esse gerne Fleisch und ich mache das regelmäßig, aber ich würde gerne mal zweimal die Woche kein Fleisch essen, dann genaue Schritte mal planen. Wann will ich das machen? Was mache ich, wenn es vielleicht schief läuft, weil es in der Kantine oder wo auch immer nichts gibt? Kann es auch helfen, sich eine Challenge draus zu machen. Und an der Stelle würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank. Das war der Klimapsychologe Gerhard Rehse über kollektive und individuelle Verantwortung in Zeiten des Klimawandels. Er hat seinen Vortrag am 29. Oktober 2020 online gehalten für die digitale Vorlesungsreihe der Volkshochschulen VHS Wissen Live. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.